kobo eh ahoje ahoje kobo eh ahoba ahoba kobo eh ahoje ahoje kobo eh ahoba ahoba. Osa awo ni ayikushi bani nyaka wachonole na fala chobe numa bitete flikyo ke ya mention awo ke akoli la wonda awo ke la la ye ma wonda makase male aye makase awo chamo mimi male nalile kusue mini yewele mana mini yeni meke na mana mini yenye meke chamana minkabe kwecho mikushiwe eko mefe mwaka kwa lalele kenja numli. Come fermo a cambalale le gaggi.